Kundgabe 6006. Empfangen durch Beata Dudde am 20.07.1954. Gottes Führung, Gottes Wille oder Zulassung. Wie oft erfahret ihr meine Führung, ohne dass ihr sie erkennet? Und wie oft könntet ihr einen Schritt vorwärts tun? Denn alles, was ihr erlebet, dienet nur zu eurer Vollendung. Und ihr könnet überzeugt sein, dass ich nur eure Vollendung begünstigen will, dass von mir aus alles geschieht, was förderlich ist für die Aufwärtsentwicklung eurer Seele. Wird es nicht ausgewertet, so ist das nicht mein, sondern euer Wille. Und ihr selbst gestaltet euch das Schicksal. Ihr selbst treffet Vorkehrungen zur Höhe oder zu eurem Rückfall in die Tiefe. Solange ihr aber auf Erden weilt, ist euch meine Führung gewiss, so ihr sie nur bereitwillig annehmen wollet. Ja, ich folge euch nach, unerkannt von euch, und bin immer bereit, die Führung zu übernehmen, so ihr euch verirret oder unschlüssig an einer Wegkreuzung stehet. Und immer werde ich euch drängen auf den rechten Weg, und das in Form von Erlebnissen, die euch zu denken geben könnten, so ihr aufmerksam seid. Nichts geschieht willkürlich und nichts könnte ausführbar sein, wenn ich nicht meine Zustimmung geben würde. Also kann auch jedes Geschehen als eine Sendung meinerseits betrachtet werden, zumindest denn aber als meine Zulassung, die immer wieder ein höheres Ziel bezweckt. Wenngleich ihr euch wenig um mich kümmert, so kümmere ich mich desto mehr um euch. Und was ihr nicht von selbst tut, das wird euch gleichsam nahegelegt durch solche Erlebnisse, die euch aufrütteln sollen aus einem Schlafzustand, in den euer Leichtsinn euch geraten ließ. Oder ihr werdet angeregt zu erhöhtem Streben, wenn ihr mir wohl angehöret, doch lau und gleichgültig werdet. Ihr sollet nicht im gleichen Zustand verharren, ihr sollet zur Höhe streben, dem Licht entgegen. Und ihr werdet darum oft angestoßen durch Einwirkungen von außen, auf dass ihr nicht allzu sehr im Irdischen versinket, sondern eure Blicke mehr geistig richtet. Denn oben allein ist euer Ziel. Nach oben will ich eure Wege lenken, und von oben wird euch auch sichtlich Hilfe kommen, die euch den Aufstieg erleichtert. Von oben wird sich euch die Hand entgegenstrecken, die ihr ergreifen sollet. Und die wahrlich hinabreicht in die tiefsten Tiefen. Auf Erden aber werbe ich um euch mit aller Liebe. Ich lasse nicht nach, bis zu eurem Leibestode, euch das Licht der Erkenntnis zu bringen, indem ich euch stets und ständig ermahne zum Liebeswirken, das allein euch einführt in die tiefste Wahrheit und das allein euch Kraft gibt zum Aufstieg in lichte Höhen. Amen.